Die Zähne. Die Nahrung kommt als erstes in den Mund und wird dort von den Zähnen zerkleinert. Mit den Zähnen beißen und zerbeißen wir. Beißen ist eine sehr aggressive Handlung, ist Ausdruck des Zupacken-Könnens, des Anpacken-Könnens und des Angreifen-Könnens. So wie der Hund seine Zähne fletscht und dadurch seine aggressive Gefährlichkeit dokumentiert, reden auch wir davon, dass wir jemandem die Zähne zeigen und meinen damit unsere Entschlossenheit, uns zur Wehr zu setzen. Schlechte bzw. kranke Zähne sind ein Hinweis darauf, dass jemand seine Aggressionen schwer äußern bzw. einsetzen kann. Dieser Zusammenhang wird auch nicht durch den Hinweis entschärft, dass heutzutage fast alle schlechte Zähne haben, was man bereits bei kleinen Kindern feststellen könne. Das ist sicherlich richtig, doch zeigen kollektive Symptome lediglich kollektive Probleme. Aggression ist in allen sozial hochentwickelten Kulturen unserer Zeit zu einem zentralen Problem geworden. Man fordert soziale Anpassung, was im Klartext heißt: Verdränge deine Aggressionen. All diese verdrängten Aggressionen unserer lieben und friedlichen, sozial so gut angepassten Mitbürger treten als Krankheiten wieder ans Tageslicht und setzen letztlich der sozialen Gemeinschaft in dieser pervertierten Form genauso zu wie in ihrer Urform. Die Kliniken sind daher die modernen Schlachtfelder unserer Gesellschaft. Hier kämpfen die verdrängten Aggressionen gegen ihre Inhaber erbarmungslose Schlachten. Hier leiden die Menschen unter ihren eigenen Bosheiten, die sie ein Leben lang nicht wagten, in sich zu entdecken und bewusst zu bearbeiten. Es sollte uns nicht wundern, wenn wir bei der Mehrzahl der Krankheitsbilder immer wieder auch der Aggression und der Sexualität begegnen. Beides sind Problembereiche, die der Mensch unserer Zeit am stärksten verdrängt. Vielleicht möchte mancher einwenden, dass sowohl die steigende Kriminalität und die vielen Gewalttaten als auch die sexuelle Welle gegen unsere Argumentation sprechen. Darauf wäre jedoch zu antworten, dass sowohl das Fehlen als auch der Ausbruch von Aggressionen Symptome dafür sind, dass Aggressionen verdrängt wurden. Beides sind nur unterschiedliche Phasen des gleichen Prozesses. Erst wenn Aggression nicht verdrängt zu werden braucht und somit von Anfang an einen Raum zugewiesen erhält, in dem man Erfahrungen mit dieser Energie sammeln kann, ist es möglich, den aggressiven Persönlichkeitsanteil bewusst zu integrieren. Eine integrierte Aggression steht dann als Energie und Vitalität der Gesamtpersönlichkeit zur Verfügung, ohne dass es zur süßlichen Sanftmut noch zu wilden Aggressionsausbrüchen kommt. Doch ein solcher Stand muss erst erarbeitet werden. Dafür muss die Möglichkeit geboten werden, durch Erfahrungen zu reifen. Verdrängte Aggressionen führen lediglich zur Schattenbildung, mit denen man sich in der pervertierten Form der Krankheit doch auseinandersetzen muss. Für die Sexualität wie für alle anderen psychischen Funktionen gilt das eben Gesagte analog. Kommen wir zurück auf die Zähne, welche im tierischen und menschlichen Körper Aggressionen und Durchsetzungsvermögen, sich durchbeißen, repräsentieren. Häufig verweist man auf irgendwelche Naturvölker, deren gesunde Zähne von deren natürlicher Ernährungsweise kausal abgeleitet werden. Doch finden wir bei diesen Völkern auch einen gänzlich anderen Umgang mit den Aggressionen. Neben der kollektiven Problematik bleibt der Zustand der Zähne jedoch auch individuell deutbar. Neben der schon erwähnten Aggression zeigen uns die Zähne auch unsere Vitalität, unsere Lebenskraft. Aggression und Vitalität sind nur zwei verschiedene Aspekte ein und derselben Kraft, jedoch erwecken beide Begriffe unterschiedliche Assoziationen in uns. Denken wir an den Ausdruck, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Den Hintergrund dieser Redewendung bildet die Gewohnheit, beim Pferdekauf einem Gaul ins Maul zu schauen, um am Zustand der Zähne Alter und Vitalität einschätzen zu können. Auch die psychoanalytische Traumdeutung interpretiert den Zahnausfall in Träumen als einen Hinweis auf Energie- und Potenzverlust. Es gibt Menschen, die regelmäßig nachts mit den Zähnen knirschen. Teilweise so vehement, dass man durch kunstvolle Spezialspangen versuchen muss, sie daran zu hindern, durch ihr Knirschen ihre Zähne total abzureiben. Die Symbolik liegt offen zutage. Zähneknirschen ist in unserem Symbolgebrauch ein fester Begriff für ohnmächtige Aggression. Wer sich seinen Wunsch zuzubeißen bei Tage nicht eingestehen kann, muss des Nachts mit den Zähnen knirschen, so lange, bis er seine gefährlichen Zähne selbst abgerieben und entschärft hat. Wer schlechte Zähne hat, dem fehlt Vitalität und damit auch die Fähigkeit, zuzupacken und sich durchzubeißen. Er wird daher an Problemen schwer zu kauen oder auch schwer zu beißen haben. So beschreibt denn auch die Zahnpasta-Reklame das notwendige Ziel mit den Worten, damit sie wieder kraftvoll zubeißen können. Die sogenannten dritten Zähne ermöglichen es, eine Vitalität und Durchsetzungskraft, die man nicht mehr besitzt, nach außen vorzutäuschen. Doch bleibt, wie bei jeder Prothese, dieser Akt eine Täuschung und entspricht etwa dem Trick, seinen ängstlichen, aber verschmusten Schoßhund am Gartenzaun mit »Warnung, bissiger Hund« anzukündigen. Ein Gebiss ist nur eine gekaufte Bissigkeit. Das Zahnfleisch ist die Grundlage der Zähne und bettet sie ein. Analog repräsentiert das Zahnfleisch die Grundlage von Vitalität und Aggression, Urvertrauen und Selbstsicherheit. Fehlt einem Menschen diese Portion Urvertrauen und Selbstsicherheit, wird es ihm nie gelingen, sich aktiv und vital mit Problemen auseinanderzusetzen, wird er nie den Mut haben, harte Nüsse zu knacken oder sich zur Wehr zu setzen. Das Vertrauen ist es, das dieser Fähigkeit den nötigen Halt geben muss, wie auch das Zahnfleisch den Zähnen Halt gibt. Das aber kann das Zahnfleisch nicht, wenn es selbst so empfindlich und verletzlich ist, dass es bei jeder Kleinigkeit schon blutet. Blut ist Symbol des Lebens, und so zeigt uns das blutende Zahnfleisch überdeutlich, wie dem Urvertrauen und der Selbstsicherheit schon bei der kleinsten Herausforderung die Lebenskraft entrinnt.